Tonight we have the Lord's Supper. Heute ist das Abendmahl. And I would like to approach it from a Jewish point of view tonight. Und ich würde das heute gerne von einem jüdischen Standpunkt aus angehen. And I would like to start with slide 19. Ich möchte mit einer Folie beginnen. Amen. Here we go. 1 Corinthians chapter 11. 1. Korinther 13. Verse 26. 1 Corinthians 11, verse 26. 1. Korinther 11, Vers 26. And as often as you eat this bread and drink the cup, denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, you proclaim the Lord's death until he comes. Verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Until he comes. Bis er kommt. Until he comes. Bis er kommt. I don't know how many Christians live their life outside of the fact that Jesus is coming. Ich weiß nicht, wie viele Christen ihr Leben leben, ohne zu bedenken, dass er wiederkommt. There are even theologies that minimize his return. Es gibt sogar Theologieansätze, die das reduzieren, dass er wiederkommt. That spiritualize it away. Die es irgendwie wegrationalisieren. It's a central point of the Lord's Supper. Aber es ist ein zentraler Bestandteil des Abendmahls. Do this in remembrance of me. Tut das zu meiner Erinnerung. And Paul said, until he comes. Und Paulus hat es so ausgedrückt, bis er kommt. And when Jesus was with Peter, als Jesus bei Petrus war, he said to Peter, hat er zu Petrus gesagt, when you were young, you did what you wanted to do, basically. Als du jung warst, hast du gemacht, was du wolltest. But when you grow older, und als du älter wurdest, another will gird you, another will gird you, another will take you. Wird dich einer nehmen, wird dich ein anderer gürten, and bring you where you do not want to go. Und dich irgendwo hinbringen, wo du nicht hin willst. And he was signifying what kind of death. He said, you will stretch out your hands. Er hat den Tod herausgestrichen. Du wirst deine Hände ausstrecken. Signifying what kind of death he would die. Und hat so gezeigt, welchen Tod er sterben würde. Meaning that Peter would be crucified. Und hat herausgestrichen, dass Petrus gekreuzigt werden würde. And Peter, obviously being shocked, und Petrus war geschockt. Looked back at John. Hat zurückgeschaut zu Johannes und hat zurückgeschaut und hat gefragt, was ist mit ihm? Jesus said, what about him? Und Jesus hat gesagt, was ist mit what ihm? Do you care about him? Was geht er dich an? What if I let him live until I come back? Was ist, wenn ich ihn leben lasse, bis ich zurückkomme? What do you care? Was geht dich das an? You follow me. Du folgst mir nach. And it's interesting that the Lord was not hesitant to let people believe that he was coming back very soon. Und er hat die Leute einfach glauben lassen, dass er sehr bald zurückkommen würde. And a rumor spread that the Lord was coming back before John died. Und es gab Gerüchte, dass er zurückkommen würde, bevor Johannes sterben würde. But John wrote, he didn't say that. Aber es hat er nicht gesagt. He only said if. Er hat nur gesagt, wenn. The Lord wants his return to be such a part of our life. Gott möchte einfach, dass seine Rückkehr so ein Bestandteil unseres Lebens ist. Because of 1 John chapter 3. Wegen 1. Johannes 3. It produces a hope. Es produziert eine Hoffnung. We don't know what we're going to be like when we get there. Wir wissen nicht, wie wir sein werden, wenn wir dorthin kommen. It says, but we know one thing. Aber eines wissen wir. When he appears, wenn er erscheint, we're going to be like him. Dann werden wir so sein wie er. And anyone who has this hope. Und jeder, der diese Hoffnung hat, purifies themselves. Heiligt sich selbst. In two ways. In zwei Arten. Just by the fact that you have this hope, it's purifying you. Einerseits ist die Hoffnung selbst etwas Heiligendes. And the fact that you have this hope, you want to do whatever you can to line up with it. Und zweitens, diese Hoffnung, die bewirkt in dir, dass du alles machen möchtest, um so gut wie möglich dorthin zu kommen. Let's go to Revelations 19. Wenn wir in die Offenbarung 19 gehen. This is the chapter where the Lord returns to earth with the church. Das ist das Kapitel, wo Jesus wiederkommt, gemeinsam mit der Gemeinde. And he subdues the nations. Und er unterwirft die Nationen. And then he sets up his kingdom. Und dann setzt er sein Reich auf. The kingdom that he promised to Israel. Das Reich, das er den Israeliten versprochen hatte. Still gonna set up. Dass er immer noch aufsetzen wird. And you can minimize this with your theology. Und du kannst das irgendwie wegrationalisieren mit But this Theologie. Is very much on the heart of God. Aber das ist sehr, sehr nah beim Herzen Gottes. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Wie im Vater unser, dein Reich komme. is speaking of the Israeli kingdom. Er spricht von dem first, Königreich, das er den Israeliten versprochen hat. We can apply it in many ways, but first and foremost, it's speaking of the literal Israeli kingdom. Wir können das anwenden in vielen Bereichen, aber zuerst spricht er wirklich wörtlich von dem Königreich, das er versprochen hat. Let's go to Revelation 19. Gehen wir zu Offenbarung 19. Okay. Verse 7. Let us rejoice and be glad and give glory to him, for the marriage of the Lamb has come and his bride has made herself ready. Vers 7. Lasst uns fröhlich sein und frohlocken und ihm Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und sein Weib hat sich bereitet. Do you know that Jesus is getting married? Did you know that? Wisst ihr, dass Jesus heiraten wird? Habt ihr das gewusst? He is going to be the most handsome bridegroom ever in history. Er wird der attraktivste Ehemann sein, den es in der Geschichte je gegeben hat. You know what it's like when you go to a wedding? Ihr wisst, wie das ist, wenn man zu einer Hochzeit geht. You see the bridegroom and you think, is this the guy I know? Ihr seht den Bräutigam und denkt euch, ist das der Kerl, den ich This kenne? Guy is so handsome. Er ist so attraktiv. How did you get so handsome? Wie bist du so attraktiv geworden? Wow, I mean, you go to a wedding and the bridegrooms are like, wow. Man geht zu einer Hochzeit und man denkt sich, boah, die Bräutigame, die sind so toll. I mean, when we see Jesus anyway, he's gonna be wow. Und wenn wir Jesus sehen, wird er sowieso toll sein. But what about at his wedding? Aber wie wird das bei seiner Hochzeit sein? Talks about this in Matthew 22 again. The king had a son who was getting married. In Matthäus 22 kann man das nachlesen. Der König hatte einen Sohn und der würde heiraten. The marriage of the Lamb. This is literal. Die Hochzeit des Lammes, das ist wörtlich. And has come, and his bride has made herself ready. Er ist gekommen und seine Braut hat sich vorbereitet. Do you know who the bride is? Wisst ihr, wer die Braut ist? It's us. Das sind wir. The church. Die Gemeinde. From Pentecost all the way to the rapture. That's the bride of Christ. Von Pfingsten bis zur Entrückung, das ist die Braut. A special entity. Das ist eine spezielle Einheit. Special blessing to Christ. Ein spezieller Segen für Christus. A bride. Eine Braut. And the bride has made herself ready. Und die Braut hat sich vorbereitet. Let's go to the next verse. It was given to her to clothe herself in fine linen, bright and clean. For the linen, the fine linen, is the righteous acts of the saints. Und es war dir gegeben, dass sie sich Kleider in feine Leinwand, glänzend und rein, denn die feine Leinwand sind die Gerechtigkeiten der Heiligen. Go to slide 15. No, 15. 15. Slide 15. Yeah. 1 Corinthians 3:13. 1. Korinther 3:13. Each man's work will become evident, for the day will show it, because it will be revealed with fire, and the fire itself will test the quality of each man's work. So wird das Werk eines jeden offenbar werden, denn der Tag wird es klar machen, weil er in Feuer geoffenbart wird. Und welcherlei das Werk eines jeden ist, wird das Feuer bewähren. When the Lord returns for us, wenn der Herr zurückkommt für uns, in the clouds, aus den Wolken, and the church is harpazoed, is harpooned, is raptured, und is entrückt, is taken off the earth. Und die Gemeinde mit einem Schlag weggenommen wird, entrückt wird. We are taken to heaven on a honeymoon. Dann werden wir auf Hochzeitsreise gehen in den Himmel. And the first thing that's going to happen is we're going to stand before the Lord. Und das erste, as the church. Und das erste, was passieren wird, wir werden als Gemeinde vor Gott stehen. And he's going to give us fine linen. Und er wird uns kleiden in feine Leinwand. And we're going to stand before him person by person by person. Und wir werden Person für Person vor ihm stehen. Might happen like in a second of time. Und es könnte in einem Moment nur passieren. You just go in there and it's like, okay, it's all done, that's done. Yeah, it's that fast. He's God, you know. Es wird wirklich schnell gehen. Er ist Gott. But what he's going to do is he's going to purge away everything that's not from him. Und er wird alles wegschneiden, was nicht zu ihm gehört. It's not going to focus on our sin. Er wird sich nicht konzentrieren auf unsere Sünde. It's not going to sit there and tap. Er wird irgendwie nicht Protokoll führen. Okay, I've been waiting for this day for years. Okay, auf diesen Tag habe ich ewig gewartet. And you know why. Und du weißt warum. He's not going to get into that. Er wird sich gar nicht damit beschäftigen. He's just going to look at us with fire in his eyes. Er wird uns einfach ansehen mit Feuer in den Augen. He's going to purge away everything that's not him. Er wird alles wegschneiden, was nicht zu ihm gehört. And whatever's left, und was da übrig bleibt, is our fine linen. Das ist das Leinen. That's us. das ist was wir sind. And our righteous acts und unsere Gerechtigkeit, unsere gerechten Handlungen will bring us reward for eternity. Werden uns Belohnungen einholen. What is a righteous act? Was ist eine gerechte Handlung? Anything I do, alles, was ich mache, that's motivated by God's love. Das durch Gottes Liebe motiviert ist. It's what I do, was ich tue, how I do it, wie ich es tue, and why I do it. Und warum ich es tue. Don't be impressed by people. Sei nicht beeindruckt von Menschen. I've been a Christian 37 years now. Ich bin seit 37 Jahren Christ. And I've been impressed by many people. Und ich bin von sehr vielen Menschen beeindruckt gewesen. Many people that I was utterly impressed by don't even walk with God today. Und viele Menschen, von denen ich total beeindruckt war, die gehen jetzt nicht mal mehr mit Gott zusammen. Don't be impressed by people. Sei nicht beeindruckt von Menschen. How impressive they are. Egal wie beeindruckend sie sein mögen. Be blessed. Sei gesegnet, but don't be impressed. Aber nicht beeindruckt. Because they still have to pass one test. Weil sie trotzdem noch eine Prüfung bestehen müssen. We all have to pass this test. Durch diese Prüfung müssen wir alle. No matter how impressive we may seem in our Christian life. Egal wie beeindruckend wir scheinen mögen in unserem christlichen Leben. And that test is in 1 Corinthians 4:5. Und diesen Test geht es in 1. Korinther 4:5. Why I do what I do. Warum ich das mache, was ich mache. I can spend my whole life in Africa. Ich kann mein ganzes Leben in Afrika verbringen. Working for blind children in orphanages. Ich kann dort in Waisenhäusern arbeiten oder für blinde Kinder. But the real reason I do it, aber die tatsächliche Motivation dahinter, is because I want some sort of significance in my life. Ist, weil ich irgendeine Art von Bedeutung erlangen möchte in meinem Leben. It's not motivated by the love of God. Es ist nicht motiviert durch die Liebe Gottes. It's really motivated by just a good feeling about myself. Sondern von einem guten Gefühl über mich selbst. And this we find in 1 Corinthians 13. Und das findet man im 1. Korinther 13. So I speak with the tongues of men and of angels and am not motivated by God's love. It's nothing. Obwohl ich Zungenrede habe und so weiter, wenn es nicht motiviert ist durch die Liebe Gottes, I have faith, I can remove mountains. Ich habe Glauben und ich kann Berge versetzen. Now that's impressive. Das ist beeindruckend. But I have not love. Aber wenn ich keine Liebe habe, it's nothing. Dann zählt das nichts. I can even give my body to be burned. Ich kann sogar meinen Körper hergeben. I can even give all my goods to feed the poor. Ich kann alle meine Besitztümer hergeben, um die Armen zu helfen. But if it was not motivated by God's love. Aber wenn die Motivation dahinter nicht Gottes Liebe ist. It is impressive. Dann ist es zwar beeindruckend. But it's not eternal. Aber nicht ewig. It profits me nothing before God. Es hilft mir nichts vor Gott. And God, I will stand there and God will say you did a lot for those kids in Africa. Und Gott wird sagen, du hast viel getan für die Kinder in Afrika. But you had your reward there. Aber du hast deine Belohnung dort schon erhalten. Matthew chapter 6. Matthäus 6. You have your reward there. Du hattest deine Belohnung schon dort. So when we stand before the Lord, everything that was not lined up with his love. Und wenn wir vor Gott stehen, alles was nicht in Linie war mit dieser Motivation, it's just blown away. Wird einfach weg. And I'm left with what I did. Und es wird das übrig bleiben, that was motivated by his love. Was ich gemacht habe aus Gottes Liebe heraus. So if I gave a cup of cold water to somebody, also wenn ich jemandem kaltes Wasser gereicht habe, Jesus said, in the name of the disciple, hat Jesus gesagt, im Namen der Jünger, you will be rewarded. Wirst du eine Belohnung erhalten. So your life may be far more significant than you would ever imagine. Und dein Leben ist vielleicht viel viel gewichtiger als du denkst. Because we look down on ourselves because we compare ourselves. Wir schauen irgendwie auf uns selbst runter, weil wir uns vergleichen. But Paul said that's stupid. It's unwise. Aber Paulus hat gesagt, das ist nicht weise, das ist dumm. Get your motive right. Schau, dass deine Motive richtig sind. And you will have a nice time on that day. Und habe einen schönen Tag. Now I want to go through the Jewish wedding real quick. Ich möchte ganz schnell das Prozedere gehen, wie ein jüdisches Hochzeitsfest abläuft. Because Jesus is going to marry us according to the Jewish wedding. Weil Jesus wird uns heiraten nach jüdischen Brauchtum. First step in a Jewish wedding. Der erste Schritt is selection of the bride. Ist die Auswahl der Braut. Now we know from the story of Abraham. Wir wissen aus der Geschichte von Abraham. Isaac was not the one who selected the bride, but Abraham. Isaac war nicht derjenige, der die Braut ausgesucht hat, sondern Abraham. Sent his servant and trusted his servant to select him a bride. Er hat einen Diener ausgesendet und hat diesen Diener beauftragt, ihm eine Braut auszusuchen. Rebecca had never seen Isaac. Rebecca hatte ihn vorher noch nie gesehen. But she already loved him. Aber sie hat ihn schon geliebt. We have not seen the Lord yet. Wir haben den Herrn nicht gesehen. But we love him. Aber wir lieben ihn. 1 Peter 1:8. 1. Petrus 1:8. Though we've not seen him, we love him. Obwohl wir ihn nicht gesehen haben, lieben wir ihn. We did not choose God. God chose us. Wir haben Gott nicht ausgewählt, er hat uns ausgewählt. Step number 2. Zweiter Schritt. A price must be paid for the bride. Die Braut muss erkauft werden. For all the father invested in his daughter. Dafür, dass der Vater so viel investiert hat in seine Tochter. And also as an act of thankfulness. Und auch aus einer Dankbarkeit heraus. A price must be paid. Muss ein Preis gezahlt werden. Jesus didn't buy us with gold or silver. Jesus hat uns nicht bezahlt mit Gold oder Silber. He bought us with his own blood. Er hat uns mit seinem Blut erkauft. He paid the highest price possible. Er hat den höchsten Preis bezahlt, den man bezahlen kann. He shed his own blood. Er hat sein eigenes Blut vergossen. In Acts 20:28, it's called the blood of God. In Apostelgeschichte 20:28. God purchased us with his own blood. Er hat uns erkauft mit seinem eigenen Blut. A high price. Step number 3. Das ist ein hoher Preis. Schritt 3. A contract. It's called a ketubah in Hebrew. Ein Vertrag, und zwar heißt der Ketubah auf Hebräisch. A contract is written up and they become legally married. Es wird ein Vertrag geschrieben, sowas wie ein Ehevertrag, und sie werden verbunden. Though they will not come together for a time, they are now legally married. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch nicht zusammenkommen, sind sie trotzdem schon verbindlich verheiratet. It's like going to town hall, the Standesamt, a year or two early. Es ist so wie eine standesamtliche Hochzeit, 1 bis 2 Jahre vor der Hochzeit. You are now married. Du bist dann verheiratet, but you offiziell. Have to wait. Aber du musst noch warten. This is how the Jews did it. Und so haben das die Juden gemacht. This is not how we do it, you know? Wir machen es nicht Some so. People want to go to the Standesamt after the church wedding. I say, no. Manche no, möchten no, zum Standesamt nach der kirchlichen Trauung. No. So the ketubah is a marriage contract. Also Ketubah ist der Ehevertrag. And it's the promises from the bridegroom to the bride. Und das sind die Versprechen vom Bräutigam zur Braut. And Jesus has made us many promises. Und Jesus hat uns sehr viel versprochen. He's written out a contract. Er hat einen Vertrag geschrieben. It's in his word. Es steht in seinem Wort. Step number 4. Vierter Schritt. The bride must consent. Die Zustimmung der Braut. She must say yes. Sie muss ja sagen. So Rebecca had to say yes. Also Rebecca hat ja sagen müssen. I will go with the servant to marry the master, the servant's master's son. Also ja, ich muss mit dem Diener mitgehen, um den Sohn seines Herrn zu heiraten. Yeah. And so we must receive the Lord. Und wir müssen den Herrn annehmen. John 1:12. As many as received him. 1:12. So viele wie ihn angenommen haben. To them he gave the authority to become the children of God. Ihnen hat er die Autorität gegeben, Kinder Gottes zu werden. Step number 5. Fünfter Schritt. The cup of the covenant. Der Kelch des Bundes. After the bride consented. Nachdem die Braut zugestimmt hat. They would pour a cup of wine. Wird ein Kelch mit Wein getrunken. And this is signified in the Lord's Supper. Und das wird verdeutlicht im Abendmahl. The Jews didn't get this from us. Die Juden haben das nicht von uns, we got this from the Jews. Sondern wir haben das von den Juden abgeschaut. And don't forget, und vergesst nicht, Jesus was a Jew. Dass Jesus ein Jude war. Okay. And they had a cup of wine and they shared it. Und sie haben diesen Kelch des Weines miteinander getrunken. And they sealed the marriage covenant. Und damit haben sie die Ehe quasi versiegelt. And this is the picture that we're gonna see at the Lord's Supper. Und das ist das Bild des Abendmahls. Every time we celebrate the Lord's Supper. Jedes Mal, wenn wir das Abendmahl feiern. We are celebrating that covenant. Dann feiern wir diesen Bund. That God made, that Jesus made to us as his bride. Den Gott oder Jesus uns als seine Braut gemacht hat. The contract, diesen Vertrag. The price, und den Preis, the den choice, er bezahlt hat. The consent, everything is celebrated. Die Wahl, die wir hatten, die Zustimmung, die wir gegeben until haben. He comes. All das wird gefeiert, bis Who er wiederkommt. He is our bridegroom. Wer ist er? Er ist der Bräutigam. Who are we? Wer sind wir? We are the bride. Wir sind die Braut. Okay, the next step. Step number 6. Sechster Schritt. The bridegroom would give gifts to his bride. Der Bräutigam macht der Braut Geschenke. Every single one of us has received a gift from the bridegroom. Jeder von uns hat ein Geschenk bekommen vom Bräutigam. Some of us have received the gift of administration. Manche haben das Talent bekommen, die Gabe bekommen, administrative Dinge zu erledigen. Yeah. Yeah. In the spirit we're talking. Im Geist. Not just a talent, but we're talking about a spiritual gift. Nicht einfach nur irgendein Talent, sondern eine geistige Gabe. Something you didn't have before you were saved. Etwas, was du nicht gehabt hast, bevor du nicht gerettet wurdest. We can have the talent too, but now there's a spiritual side to it. Wir können auch das Talent haben, das natürliche Talent, aber jetzt gibt es eine geistige Seite dazu. Evangelism. Evangelisation. Prophecy. Prophetie. All kinds of things. Insight. Wisdom. Ganz verschiedene Dinge. Weisheit. God gives a gift to everyone, more than one maybe. Jeder hat zumindest eine Gabe erhalten. It's a gift to you as his bride. Es ist eine Gabe an dich als seine Braut. To be enjoyed and to be exercised. Damit du Freude daran hast und damit du sie ausübst. Imagine when you meet him, your bridegroom. Stell dir vor, du triffst deinen Bräutigam. You didn't even know what the gift was. Und du weißt nicht mal, was die Gabe war. You didn't even exercise it. Du hast sie nicht mal ausgeführt. And he says, "How did you enjoy my gifts?" Und er fragt dich, wie hast du mein Geschenk empfunden? Wie war das für dich? Gifts? Geschenke? What gifts? Welche Geschenke? Okay. Step number 7. Siebter Schritt. It's called the mikvah. Das heißt Mikvah. Let's go to slide 16. The mikvah means a pool of living water. Mikvah bedeutet ein Pool mit lebendigem Wasser. Now watch this. Ephesians 5:25. Epheser 5:25. Husbands, love your wives. Ihr Männer, liebt eure Frauen. Just as Christ also loved the church and gave himself for her. Wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich für sie hingegeben hat. Watch the next verse. Und im nächsten Vers. So that he might sanctify her, having cleansed her by the washing of water with the word. Auf dass er sie heiligte, sie reinigend durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. I never understood this in 37 years. In 37 Jahren habe ich das nie ganz verstanden. What are you talking about? The washing of the water with the word? What is that? Was heißt das, die Waschung mit Wasser durch das Wort? It's Jewish. Aber das ist etwas Jüdisches. It's step number 7 in the Jewish wedding. Das ist der siebte Schritt in einer jüdischen Hochzeitszeremonie. It's the mikvah. Das ist das Mikvah. The washing of water. There's a pool of living water. Also es gibt dieses Pool mit lebendigem Wasser. And it represents moving from the old life to the new life. Und das verdeutlicht das Weggehen vom alten Leben in ein neues Leben hinein. And Jesus tells us how. Und Jesus sagt uns, wie das geht. With his word. Durch sein Wort. His spoken word. Sein gesprochenes Wort. That means God wants to speak to us. Das bedeutet, dass Gott zu uns sprechen möchte. There's the logos, the living word. Es gibt das Logos, das lebendige Wort. There's the graphe, the written word. Dann graphe, das geschriebene Wort. But this is the rhema, the spoken word. Aber das ist das rhema, das ist das gesprochene Wort. And Jesus wants to cleanse us. Und Jesus möchte uns reinigen. By speaking to us. Indem er zu uns spricht. He speaks. Er spricht. He'll speak to you tonight if you're listening. Er spricht auch heute zu dir, wenn du zuhörst. And you will know it's him. Und du wirst wissen, dass er es ist. I've had people come up to me and say, I can't believe you said this. Menschen sind schon zu mir hergekommen und haben gesagt, ich kann nicht glauben, dass du das gesagt hast. How did you know this? Woher hast du das gewusst? I said, what? Und ich habe gesagt, and was? And then they say something and I think, I never even said that. Und dann sagen sie etwas und ich denke mir, das habe ich doch gar nicht gesagt. But the Holy Spirit said it. Aber der Heilige Geist hat es gesagt. Jesus was speaking. Jesus hat gesprochen. And Jesus speaks to us Jesus spricht in incredible ways. Auf unglaubliche Art. And he cleanses us, he sanctifies us through the word. Und er reinigt und heiligt uns durch sein Wort. Through his spoken word. Durch sein gesprochenes Wort. He speaks to us. Er spricht zu uns. That's number 7. Das ist 7. Now, step number 8. Schritt 8. The departure of the groom. Der Bräutigam geht weg. The groom will now leave the bride. Der Bräutigam wird nun die Braut alleine lassen. And will go away for a season. Und wird eine Zeit weggehen. And will go and prepare a place for her. Und wird gehen und einen Platz für sie vorbereiten. The groom will go to his father's house. Der Bräutigam wird in das Haus seines Vaters gehen. And at his father's house he will prepare a place for him and his wife. Und dort wird er einen Ort vorbereiten für sich selbst und für seine Braut. What is so interesting is that the father will inspect the house, the room. Und es ist so interessant, dass der Vater das Haus durchsuchen wird. And the father will give the okay if it meets his approval. Und der Vater wird sein Okay dazu geben, ob das seinen Erwartungen entspricht. Father, it's ready. Vater, es ist fertig. Can I get my bride? Kann ich jetzt meine Braut holen? Well, I've got to look at it. Na ja, das muss ich mir noch anschauen. Let me see. Na ja. Oh, I don't. I think it needs another window. Na ja, ein Fenster gehört da noch rein. Needs a little bit of trees over here. Ein paar Bäume gehören noch gepflanzt. Don't you have any flowers, son? How's your wife gonna like this? Hast du keine Pflanzen? No. Das gefällt deiner Frau sicher nicht. Flowers. And he's got to give the approval. Und muss seine Zustimmung dazu geben. So only the Father knows the time. Das heißt, nur der Vater kennt die Zeit. Isn't that interesting? And Jesus said, "Only my Father knows." Das ist so interessant, weil Jesus gesagt hat, nur der Vater weiß den Zeitpunkt. Such a parallel. Das sind so viele Parallelen. And then the Father gives the approval. Und dann gibt der Vater seine Zustimmung and says, son, und sagt, I like it. Sohn, mir gefällt das. Go get your bride. Hol deine Braut. And then he goes. Und dann geht er. And now we have step number 9, the consecration of the bride. Und das ist Schritt Nummer 9, die geheiligte Braut. The bride is in waiting and she's exercising faithfulness. Und die Braut wartet und sie ist treu im Warten. And that's us. Und das sind wir. We are the bride. Wir sind die Braut. If you are faithful, you will reign with me. Wenn du treu bist, dann wirst du mit mir herrschen. If you're faithful, you will reign. Wenn du treu bist, wirst du mit mir herrschen. And now we exercise faithfulness. Und jetzt üben wir diese Treue. There's such a temptation to not be faithful. Es ist so eine Versuchung, nicht treu zu sein. To just drift away. Einfach ein bisschen abzuweichen. To be like the church of Laodicea. So wie die Gemeinde in Laodicea zu sein. We become rich. Wir werden reich. Comfortable. Vielleicht ein bisschen bequem. We say we have no need. Wir sagen, wir brauchen das nicht. And Jesus says, you're not rich. Und Jesus sagt, du bist nicht reich. You're poor. Du bist arm. And you're wretched. Und du bist elend. You're miserable. Du bist armselig. You're blind. Du bist blind. And you're naked. Und du bist nackt. I would counsel you. Ich würde euch beraten. I would counsel you. To go into the fire. Ich würde euch raten, ins Feuer zu gehen. Purchase for yourself. Und für euch etwas zu erkaufen. Something worthy. Das etwas wert ist. Okay. The bride is consecrated. Step number 10. Also Schritt Nummer 9, die Braut ist geheiligt. Schritt 10. What's that? It's red. Step number 1, 2, 3. Okay, step number 10. Is the return of the bridegroom. Schritt 10, der Bräutigam kommt zurück. He's coming for his bride. Er kommt zurück, seine Braut zu holen. And Jesus will come for us. Jesus wird für uns zurückkommen. Just like the word says. So wie das Wort sagt. In the moment, in the twinkling of an eye. In einem kleinen Moment, in einem Augenblick. We will be transformed into immortality. Werden wir umgewandelt werden in unsterbliche Körper. At the sound of the trumpet. Wenn die Posaune erklingt. Jesus will come down from heaven with the saints to the clouds. Jesus wird mit den Heiligen herabkommen durch die Wolken. The dead in Christ will rise first. Die Toten werden zuerst auferstehen. We which are alive will be caught up together with him. Wir die noch leben werden gemeinsam mit ihnen to be with him forever. Entrückt werden und zwar bis in die Ewigkeit. Step number 10, the coming of the bridegroom. Schritt 10, der Bräutigam kommt zurück. Step number 11. Schritt 11. The hoopah. Das ist die Hoopah. Okay, can you go to slide number 4? The hoopah. Do you know what the hoopah is? Wisst ihr, was die Hoopah ist? 4, maybe 5. There's a picture there. Can you go to the picture? Es gibt ein Bild. There's a picture. Yeah, there it is. That's a hoopah. Das ist die Hoopah. And that's in all the Jewish ceremonies. In allen jüdischen Zeremonien gibt es die. Because this represents the home that was prepared. Und das ist es verdeutlicht, dass das Zuhause, das vorbereitet wurde go für to the die next Braut. One. Everyone is different. Everyone is unique. Also jede Hupa schaut irgendwie anders aus. Next one. That's a nice one. The next one. That's a very simple one. Das ist okay. Eine sehr einfache Form. Okay. The Hupa. Das ist die Hupa. This represents the place that was prepared. I go to prepare a place for you. Das zeigt den Ort, der vorbereitet wurde. So that where I am, you may be also. Das wo ich sein werde, da wirst du auch sein. It's our new home. Es ist unser neues Zuhause. And finally, it's the final step is the marriage supper. Und der letzte Schritt ist das Hochzeitsmahl. So Jesus is coming back. Also Jesus kommt zurück. We go together with him. Wir werden zusammen mit ihm gehen. We stand before him. Wir stehen vor ihm. He purifies us. Er Er reinigt uns. Everything that was not of him is gone. Alles, was nicht zu ihm gehört, wird weggeschnitten. It's just gone, es ist einfach weg. And all that's left is what was done in him. Und alles, was übrig bleibt, ist das, was durch ihn geschehen ist. That's my garment. Das ist unsere Kleidung. We spent 7 years with Jesus on a honeymoon. Dann werden wir 7 Jahre auf Hochzeitsreise mit It's ihm interesting sein. That the Jewish couple would spend 7 days in the new dwelling. Es ist interessant, dass jüdische Paare 7 Tage an diesem neuen Ort verbringen. And after 7 days they would come out. Und nach 7 Tagen kommen sie raus. With the marriage consummated. Mit der Ehe, die dann vollzogen ist. All their guests would be waiting for them. Und die ganzen Gäste, die warten dann. And then the marriage supper would begin. Und dann erst fängt das Hochzeitsmahl an. And when Jesus returns to earth, und wenn Jesus wieder zurück auf die Erde his kommt, bride is with him. Dann ist seine Braut schon bei ihm. She's not like a bunny rabbit bride. She's not like a Haza. Yeah. She is a warrior. She's a warrior bride. Sie ist kämpferisch. Yeah, I mean, she goes right into Armageddon next to Jesus. Sie geht ins Armageddon mit Jesus. And she's the bride of Christ. She's a queen. Und sie ist eine Königin. She is his queen. Sie ist seine and Königin. She subdues the earth with him. Und sie unterwirft yeah. die Nationen mit and ihm. And she doesn't get hurt. Und sie wird nicht verletzt. She doesn't get any broken bones. This is like total authority coming down from heaven. Sie bricht sich nicht ihre Knochen dabei. Sie hat totale Autorität. Jesus Christ returns on his white horse and we are with him on white horses and this is business. This is serious stuff. Das ist Business, ja, also mit ihm gemeinsam. All of heaven comes down and we are and his bride is with him and der ganze Himmel kommt herunter und die Braut ist mit ihm. He subdues the earth. Und er unterwirft die Nationen. And then the marriage supper begins. Und dann erst beginnt das Hochzeitsmahl. And let's go to one last verse and we'll close. Schauen wir uns noch einen Vers an. And this is slide number 3. Slide number 3. Actually, there's a couple more verses, but we'll close soon. Okay, slide number 3. Es gibt zwar noch ein paar mehr Verse, aber wir schließen damit. Okay, maybe I'll just read it if we don't have it right now. Okay. It says, Revelations 19:9. Es heißt Offenbarung 19:9. Then he said to me, write, blessed are those who are invited to the marriage supper of the Lamb. Und er spricht zu mir, schreib. It's right there. Oh. Und er spricht zu mir, schreibe, glückselig sind die, die geladen sind zum Hochzeitsmahle des Lammes. And he said to me, these are true words of God. Und er spricht zu mir, dies sind die wahrhaftigen Worte Don't Gottes. Spiritualize them away with your theology. Reduziere die nicht. These are true words of God. Das sind die wahrhaftigen Worte Gottes. Jesus is going to have a marriage supper. Jesus wird ein Hochzeitsmahl haben. It is going to be the most unbelievable thing we've ever experienced. Und es wird die unglaublichste Feier sein, die wir jemals angesehen haben. It is going to be so awesome and blessed are you if you're invited. Und du bist gesegnet, wenn du eingeladen bist. That's not us. That's the guests. Und das sind nicht wir, das sind die Gäste. That's the Old Testament saints. Das sind die Heiligen aus dem Alten Testament. That's all the saints from the tribulation period. Das sind all die Heiligen aus der Trübsalzeit. And God has something special for them, very, very special. Und Gott hat etwas sehr Spezielles für sie vorbereitet. But they are going to rejoice on that day as guests. Aber sie werden diese Freude dabei zu sein als Gäste haben. Now going into the Lord's Supper, let's close. Aber wenn wir jetzt ins Abendmahl hineingehen, go to one more place and this will just blow you away. Dann schauen wir uns noch einen Vers an. Go to slide 12. And when Jesus had taken a cup and given thanks, he said, und er nahm einen Kelch, dankte und sprach, take this and share it among yourselves. Nehmt diesen und teilt ihn unter euch. Watch this. Next verse. For I say to you, I will not drink of the fruit of the vine from now on until the kingdom of God comes. Denn ich sage euch, dass ich nicht von dem Gewächs des Weinstocks trinken werde, bis das Reich Gottes kommt. This is the kingdom of God promised to Israel. Das ist das Königreich, das den Israeliten versprochen wurde. Jesus is not going to touch a glass of wine. Und Jesus wird kein Glas Wein anrühren. He drank a glass of wine with them. Er hat ein Glas Wein mit ihnen getrunken. And he says, I will not drink another sip of wine. Und er hat gesagt, ich werde keinen einzigen Schluck mehr trinken. Until we are sitting together. Bis wir zusammensitzen. In the kingdom. Im Königreich. And that's still coming. Und das kommt noch. Now watch this. Go to the next verse and we'll close. And just as my Father has granted me a kingdom. Und ich verordne euch, gleich wie mein Vater mir verordnet hat, ein Reich. I grant you that you may eat and drink at my table in my kingdom. Auf dass ihr esset und trinket an meinem Tische in meinem Reiche. And you will sit on the thrones judging the 12 tribes of Israel. Und auf Thronen sitzt richtend die 12 Stämme Israels. I think that's it, right? That's it. Isn't that wild? Ist das nicht verrückt? It's coming. Das wird passieren. Jesus wants us to know we're his bride. Jesus möchte, dass wir wissen, dass wir seine Braut sind. He wants us to be ready. Er möchte, dass wir vorbereitet sind. What motivates me? Was motiviert mich? How do I do what I do? Wie mache ich das, was ich mache? It's not so important what I'm doing. Es ist nicht so wichtig, was ich mache. Necessarily. Nicht unbedingt. I could be selling kebabs. On Räumenplatz. Ich könnte am Räumenplatz Kebabs verkaufen. And I could be storing up so many rewards for myself in heaven. Und ich könnte so viele Belohnungen erwirtschaften. Because how I'm making them. Nämlich in der Art und Weise, wie ich sie zubereite. I'm handing them out to people. Wie ich sie Menschen reiche. And why I'm doing it. Und warum ich das mache. And maybe every time I hand out a kebab, und vielleicht, I say, Lord Jesus. Und vielleicht jedes Mal, wenn ich jemandem einen Kebab in die Hand drücke, open that person's heart. Öffne, dann bete ich vielleicht, öffne das Herz dieses Menschen. The righteous acts of the saints. Die gerechten Handlungen der Heiligen. Let's take our life with the Lord serious. Lass uns unser Leben mit Gott ernst nehmen. Okay. Now, let's have the Lord's Supper. Lasst uns das Abendmahl haben. But before we do, I want to show you a video. Und bevor wir das machen, möchte ich euch ein Video zeigen. Of a Jewish wedding. Und zwar von einer jüdischen Hochzeitszeremonie. Und vielleicht könnt ihr einige Dinge, die wir besprochen haben, daraus sehen. Okay. Pretty cool, huh? So let's go get some bread and a cup of wine or juice and let's celebrate the fact that we are the bride of Christ. Amen. Also okay. Stellen wir uns an und holen uns Brot und Wein und feiern wir, dass wir die Braut sind. Maybe Philip wants to pick on the guitar a little bit. Und wenn Philip vielleicht ein bisschen was auf der Gitarre spielen möchte? Okay. Nein. Okay. Okay. Everybody ready? What's that? Oh yeah. You have a CD. Okay. Okay, let's go. Come on, let's go. Geht schon los. But to bring salvation to all who are eagerly waiting for him. Sondern um Errettung zu bringen für all die, die gierig auf ihn warten. Let's be excited. Lasst uns gierig auf ihn warten. That Jesus will come one day. Dass er eines Tages kommt. And whether we meet him in the clouds or we're in the clouds meeting people. Und während wir ihn treffen in den Wolken oder mit Menschen in den Wolken. It's going to be a great day. Es wird ein toller Tag sein. Father in heaven, we thank you for sending Jesus. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du Jesus geschickt hast. And Lord Jesus, we thank you for being our bridegroom. Und wir danken dir, dass du unser Bräutigam bist. For giving your body. For giving dafür, yourself. Dass du deinen Leib gegeben hast. As a sacrifice. Als ein Opfer. We love you and we want to give our life. Wir lieben dich und wir würden auch unser Leben geben wollen. As a living sacrifice to you. Als ein lebendiges Opfer für dich. We want to be faithful to you. Wir möchten treu sein. We celebrate your death today. Wir feiern deinen Tod. In Jesus' name, your name. In Jesu Namen. Amen. Amen. At the marriage supper of the Lamb. Beim Hochzeitsmahl des Lammes. Jesus is going to pick up a glass of wine. Dann wird Jesus den letzten Wein in die Höhe heben. And he's going to fulfill that promise he made. Und er wird dieses Versprechen einlösen, das er gemacht hat. He will not drink it until the day he drinks it in his kingdom. Er wird kein Glas Wein mehr trinken, bis er es in seinem Königreich trinkt. And we will be there, his bride. Und wir werden dort sein. And he will drink it and he will celebrate. Er wird es trinken und wir werden feiern. Amen. Amen. It'll be a glorious day. Es wird ein herrlicher Tag sein. Unbelievable day. Unglaublich. In his presence. In seiner Gegenwart. So Jesus, we thank you. Jesus, wir danken dir. And we celebrate today. Und wir feiern heute. That day. Diesen Tag. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Maybe you're here tonight. Vielleicht bist du heute hier. And if you died, und wenn du sterben würdest, where would you go? Wohin würdest du gehen? Are you sure you're part of the bride of Christ? Bist du sicher, dass du Teil der Braut Christi bist? Have you ever received Jesus in your life? Hast du Jesus jemals in dein Leben gelassen? Maybe this is your first time here. Vielleicht ist das dein erstes Mal hier. Or your tenth time. Oder dein zehntes Mal. Let's pray today. Beten wir heute. And ask Jesus. Und lass uns Gott fragen, receive his love, seine Liebe zu empfangen through a simple prayer. Durch ein einfaches Gebet. Shall we pray? Wollen wir gemeinsam beten? Pray the simple prayer. Betet einfach dieses Gebet mit mir. God in heaven, Gott im Himmel, forgive me, vergib mir through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn. Can you say that? God, forgive me. Kannst du das aussprechen? Gott, vergib mir through Jesus, your son. Durch Jesus, deinen Sohn, who died for me. Der für mich gestorben ist. Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. And be my Lord. Und sei mein Herr. And be my Savior. Sei mein Retter. Can you say those words? Kannst du diese Worte sagen? Jesus, come into my life. Jesus, komm in mein Leben. Be my Lord. Sei mein Herr. And my Savior. Und mein Retter. Amen. Amen. So let's think about how he has chosen us as his bride. Lasst uns daran denken, wie er uns ausgewählt hat als seine Braut. Long before you, your parents praised you for anything that you did. Lang bevor deine Eltern dich noch gelobt haben für irgendetwas, was du gemacht hast. Long before your friends or teachers admired you. Lange bevor noch deine Freunde oder deine Lehrer dich für irgendwas anerkannt haben. Long before your time on the earth, Jesus already chose you. Lange bevor du noch auf der Welt warst, hat Jesus dich ausgesucht. And it wasn't because of your goodness or anything that you did. Und es war nicht, weil du so gut bist oder wegen irgendwas, was du Gutes gemacht hast. You were simply chosen. Sondern du bist einfach ausgewählt worden. Like he said, you have not chosen me, but I have chosen you. Und so wie er gesagt hat, du hast nicht mich ausgesucht, ich habe dich ausgesucht. And let's just let that truth sink into our hearts that we have been chosen and it's all by his grace. Und lasst uns einfach diese Wahrheit in unsere Herzen aufnehmen, dass wir auserwählt worden sind. And because we've been chosen, it doesn't make us exclusive. Und nur weil wir auserwählt worden sind, bedeutet das nicht, dass wir in einer exklusiven Liga sind. But we can see the chosenness of everybody around us. Sondern wir können auch die Ausgewähltheit aller anderen wahrnehmen. And it makes us inclusive. Und das bedeutet, dass wir in einer Gemeinschaft sind. And we want to include others. Und wir möchten auch andere in diese Gemeinschaft integrieren. And Father, I pray right now that you would imprint it on our hearts that we were chosen long before the world existed. Und Herr, wir möchten dich bitten, dass du jetzt in unseren Herzen festmachst, dass wir auserwählt worden sind, bevor wir noch geboren waren. And it doesn't have to do with us, it has to do with you and your love for us. Und dass es nichts mit uns zu tun hat, sondern mit dir und mit deiner Liebe für uns. But Jesus saw your uniqueness, he saw your beauty. Aber Jesus hat deine Einzigartigkeit und deine Schönheit gesehen. He created it. Er hat sie gemacht. And he says, you belong to me. Und er sagt, du gehörst zu mir. And Father, this doesn't make us proud, this makes us grateful. Und das macht uns nicht stolz, sondern dankbar. And because of who you've made us to be, your bride. Und dafür, dass du uns zu deiner Braut gemacht hast. Because of this, we want to live like a bride lives. Und aus diesem Grund möchten wir auch leben wie eine Braut. We want to be faithful. Wir möchten treu sein. We want to keep our eyes on you and not on people. Wir möchten unsere Augen auf dich richten und nicht auf Menschen. We want our connection to be strong towards you. Wir möchten, dass die Verbindung zu dir stark ist. And that our dependence on people gets weaker. Dass unsere Abhängigkeit von Menschen immer schwächer wird. Because you are our bridegroom. Weil du unser Bräutigam bist. And for some here, maybe it's a new start for you. Und für einige von euch ist das vielleicht ein neuer Anfang. Where you want to say, yes, I am your bride and I want to live like your bride until you come. Wo du vielleicht sagst, ich bin deine Braut und ich möchte auch leben wie eine Braut, bis du wiederkommst. Because when you know you are chosen, you don't reject yourself and then you don't get tempted. Weil wenn du auserwählt bist, dann widerstehst du nicht. Und dann wirst du nicht versucht. Because there's no self-rejection. Weil es gibt kein, also sich selbst nicht anzunehmen ist nicht möglich. So Father, we just want to dwell in who you've made us to be and live there. Und wir möchten einfach dort schwelgen in dem, was du für uns gemacht hast, wie du uns geschaffen hast.